Mit Bäumen sprechen. Wissenschaftler haben sich ein besonderes Wort für Menschen ausgedacht, die mit Tieren sprechen und die glauben, dass in den Bergen und Flüssen Geister leben. Sie nennen sie Animisten. Kannst du dir denken, woher das Wort kommt? Na klar, aus dem Lateinischen. Im Lateinischen heißt Anima Geist oder Seele. Ein Geist oder eine Seele ist etwas, das Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse hat. Seelen können sich sogar mit anderen Seelen über ihre Gefühle und Wünsche austauschen. Und weil Animisten glauben, dass in jedem Baum, jedem Elefanten, jeder Blume, ja sogar in Steinen eine Seele lebt, finden sie es völlig normal, dass man mit all diesen beseelten Wesen auch sprechen kann. Stell dir einmal einen großen Walnussbaum auf einem Hügel vor. Regen und Sonne machen den Baum glücklich. Menschen, die seine Äste abhacken und Speere daraus schnitzen, machen ihn wütend. Wenn der Baum glücklich ist, produziert er jede Menge Walnüsse und gibt den Menschen, Eichhörnchen und Krähen gerne welche ab. Ist er wütend, rächt er sich vielleicht sogar an den Menschen, indem er keine Nüsse mehr wachsen oder die Menschen davon krank werden lässt. Wie er das macht? Der Baumgeist hat viele Freunde. All die kleinen Geister und Seelen, die er in seinen Zweigen wohnen lässt. Wenn ein Mensch ihn also verärgert, bittet der Baumgeist die kleinen Geister, dem Menschen durch den Hals in den Bauch zu flattern und dort ordentlich Krawall zu machen, bis sich der Mensch vor Schmerzen krümmt. Aber der Baum kann nicht nur mit den kleinen Geistern sprechen, sondern auch direkt mit den Menschen. Und die können ihm antworten. Wenn sich also der Speerschnitzer mit den Magenschmerzen bei dem Baum entschuldigt, verzeiht ihm dieser vielleicht und pfeift die kleinen Geister aus seinem Bauch zurück. Natürlich ist es nicht einfach, mit einem Baum zu reden, denn du musst erst mal seine Sprache lernen, und das ist mühsam und dauert ziemlich lange. Chinesisch oder Schwedisch lernen sich ja auch nicht an einem Tag. Und genau so ist es mit Bäumisch. Aber auch mit Steinisch oder Froschisch. Das sind super komplizierte Sprachen, die nicht aus Wörtern bestehen, sondern aus Zeichen, Geräuschen, Bewegungen und sogar aus Träumen. Die meisten Menschen können nicht mit Bäumen sprechen. Doch das liegt nicht daran, dass Bäume nicht sprechen können, sondern daran, dass die Menschen ihre Sprache verlernt haben, sagen die Animisten. Heutzutage ist die Meinung sehr verbreitet, dass wir Menschen etwas ganz Besonderes sind und allen anderen Lebewesen überlegen. Animisten dagegen glauben, dass alle beseelten Wesen gleichgestellt sind. Menschen sind nicht bedeutsamer als Bäume. Mammuts sind nicht wichtiger als Frösche. Jeder hat seinen Platz in der Welt und keiner steht über dem anderen. An große, übergeordnete Götter glauben Animisten nicht. Die Geister, die sie anrufen, sind nur in ihrem kleinen, begrenzten Lebensraum wichtig. Wenn man etwas von dem Walnussbaum auf dem Hügel will, muss man das mit seinem Geist klären, nicht mit irgendeiner allgemeinen Baumgöttin oder dem Obergott hoch oben in den Wolken. Und das ergibt ja auch Sinn. Wenn du möchtest, dass deine Schwester dir etwas von ihrer Schokolade abgibt, fragst du ja auch sie selbst und nicht die Göttin aller Schwestern. Animisten glauben nicht an einen Obergott, der der Welt irgendwann mal seine Regeln aufgedrückt hat. Sie glauben, dass die Regeln dadurch entstehen, dass alle beseelten Wesen miteinander diskutieren und am Ende gemeinsam entscheiden. Menschen, Bäume, Wölfe und Feen tauschen sich aus und beschließen, wie ein jeder sich verhalten soll.